Preist den Herrn, ihr Lieben. Seid ihr bereit für die zweite Stunde? Ja. Halleluja. Preist den Herrn, wollt ihr mehr hören über dieses wunderbare Thema Endzeit? Herzlich willkommen in der Endzeit. Preist den Herrn. Halleluja. Ja, das ist wirklich so wichtig, dass wir tatsächlich gerade in dieser Zeit wirklich solide, fundierte Lehre aus dem Wort Gottes bekommen zu diesem Thema, weil einfach, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, es ist so viel, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, im Schwange, was Leute alles, womit Leute sich alles beschäftigen und was auch teilweise eben diese Vermischungen sind aus biblischen Lehren und Verschwörungstheorien und Ängsten von Leuten und so weiter und so fort. Und es ist wichtig, dass wir wirklich das ganze Thema Endzeit einfach mal auf den biblische Grundlage bringen, weil Leute schicken Sachen rum und sagen, schaut mal, das ist der Beweis dafür, dass wir in der Endzeit leben. Und da ist es hilfreich, wenn du weißt, was ich letzte Woche schon gelehrt habe in der ersten Stunde, dass du erstmal weißt, dass das wichtigste Kennzeichen, ich wiederhole jetzt gerade, dass das wichtigste Kennzeichen dafür, dass wir in der Endzeit leben, nicht der Chip und nicht irgendeine Zwangsimpfung oder irgend sonst etwas ist, sondern das wichtigste Kennzeichen dafür, dass wir in der Endzeit leben, ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Amen. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes vor 2000 Jahren hat die Endzeit begonnen. Da ist die Bibel ganz klar. Es mag sein, dass wir jetzt mehr und mehr in Richtung Ende der Endzeit gehen. Also die meisten Leute, wenn sie von Endzeit reden, meinen sie eigentlich das Ende der Endzeit. Weil biblisch gesehen leben wir seit 2000 Jahren definitiv in der Endzeit, weil Petrus hat an Pfingsten ganz klar das zusammengebracht. Er hat gesagt, schau, ihr seht hier den Heiligen Geist, der ausgegossen ist. Ihr wundert euch, was das ist. Ihr sagt, wow, die sind ja betrunken, obwohl es doch die dritte Stunde des Tages ist. Was mag dies wohl sein? Und daraufhin hat Petrus geantwortet und gesagt, denn dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und dann geht's weiter. Und es wird geschehen in den letzten Tagen. Amen. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde. Und Petrus zeigte auf die betrunkenen Leute und zeigte auf die zungenrednenden Leute und sagte, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Mit anderen Worten, dies ist das Zeichen der letzten Tage. Amen. Das wichtigste Zeichen für die letzten Tage und damit übrigens auch der Gradmesser dafür, wie weit wir in der Endzeit sind, ist die Ausgießung des Geistes. Ist nicht das, was der Teufel tut. Also wir müssen völlig dieses Angstbesetzte von der Endzeit unter Christen wegbringen. Bei den meisten Christen ist es so, wenn du sagst Endzeit, dann löst du erstmal Endzeit, oh Gott. Ja, du hast ja auch in der Welt, du hast diese Begriffe, Endzeitstimmung. Ja, das war jetzt gerade, als dieser Lockdown kam, ne, und plötzlich alle Straßen leer waren. Und am Anfang war es ja sogar noch so, ich erinnere mich noch dran, da durften wir sogar noch offiziell Gottesdienst machen, aber die Leute hatten schon so Angst. Und dann bin ich rausgegangen bin abends joggen gegangen und ich dachte, das gibt's ja gar nicht mal mehr im Wald, nirgends mehr ein Mensch, alles leer. Ich meine, das hat sich dann schnell irgendwann wieder geändert. Irgendwann war dann der Wald total voll, da war's, also kaum mehr einen Platz gefunden zum Joggen. Aber am Anfang war es so, dass du tatsächlich, du dachtest, es gibt's ja gar nicht. Einmal, ich weiß noch, das war an dem letzten Dienstag, wo wir hier noch Gottesdienst hatten, oder ja, ich glaube, es müsste da ungefähr gewesen sein, fahre ich nach Hause abends um 11 und denke, das gibt's ja gar nicht. Ich bin dem ganzen Weg nach Hause nicht einem einzigen Auto begegnet. Das ist interessant. Ich dachte, das habe ich ja in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Ja? Und dann sagt die Welt, Endzeitstimmung. Aber weißt du, biblisch gesehen, Endzeitstimmung herrscht da, wo einer sagen kann, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Das heißt, die wahre Endzeitstimmung, biblisch gesehen, ist eigentlich eine extrem gute Stimmung. Es hat nichts mit leeren Straßen zu tun und hat auch nichts mit irgendwas zu tun, was der Teufel tut und auch nicht unbedingt was mit einem Virus, sondern zunächst mal ist Endzeitstimmung die Stimmung, die aufkommt, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird. Amen. Das heißt, es ist eine sehr gute Sache, wenn wir in der Endzeit leben. Und ich sag dir was, es ist für uns Christen das Allerbeste, was uns passieren kann, wenn wir mehr und mehr Richtung Ende der Endzeit gehen. Denn je näher das Ende der Endzeit rückt, umso mehr und umso stärker wird die Ausgießung des Heiligen Geistes werden. Amen. Manche sind noch nicht so ganz überzeugt, denken, wirklich, was? Das widerspricht ja allem, was ich die letzten Wochen alle im Internet geguckt habe. Ja, kann sein. Halleluja. Aber weißt du, du musst es mal richtig biblisch verorten. Weißt du, der Paulus sagt ganz klar, 1. Korinther 10, Vers 11, er sagt ganz klar, auf uns ist das Ende der Zeitalter gekommen. Damals schon, vor 2000 Jahren. Auf uns ist das Ende der Zeitalter gekommen. In dem Moment, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, wurde die Endzeit eingeleitet. 1. Petrus 1, 20 heißt es, Jesus wurde uns am Ende der Zeiten offenbart. Weißt du, durch den Heiligen Geist wurde den ersten Christen offenbart, was Jesus für sie getan hat. Weißt du, wenn der Heilige Geist nicht gekommen wäre, hätten die ersten Jünger nie verstanden, was wirklich es mit dem Kreuz auf sich hatte. Das hätten sie ohne den Heiligen Geist nie verstanden. Das heißt, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten, hat Jesus gesagt. Die hätten gar nicht das Erlösungswerk je verstanden. Die wären wie der Ochse am Berg gestanden und gesagt, Jesus ist gestorben, dann haben wir ihn plötzlich wieder gesehen und dann ist er in den Himmel aufgefahren und jetzt ist er weg. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Wäre der Heilige Geist nicht gekommen, hätten sie nicht verstanden, worum es geht. Aber in dem Moment, wo sie es verstanden haben, wurde ihnen Jesus offenbart. Und 1. Petrus sagt, also der Apostel Petrus selber sagt, das ist passiert am Ende der Zeiten. Amen. Das heißt, mit der Offenbarung von Jesus durch den Heiligen Geist ist das Ende der Zeiten angebrochen. Und je näher das Ende kommt, das Ende der Endzeit kommt, umso mehr wird die Offenbarung von Jesus zunehmen. Und umso mehr wird das Wirken des Heiligen Geistes zunehmen. Und das müssen wir erstmal festhalten. Und dann haben wir zweitens, und das haben wir uns letztes Mal auch schon angesehen, dann haben wir zweitens einen ganz natürlichen Effekt, sage ich mal, nämlich den, dass wenn der Heilige Geist ausgegossen wird und verstärkt ausgegossen wird und immer mehr tut auf der Welt, dass es dann einen gibt, dem das nicht passt. Amen. Und der heißt nicht in erster Linie, der hat nicht irgendeinen menschlichen Namen, verstehst du? Der heißt nicht Bill Gates oder Donald Trump oder Wladimir Putin oder sonst wie, sondern das ist der Teufel. Amen. Offenbarung 12, 12 heißt es, er hat große Wut. Amen. Er hat große Wut. Und weil er große Wut hat, versucht er natürlich alles und natürlich je näher das Ende der Endzeit rückt, umso mehr dieses Wirken des Geistes Gottes, das immer stärker wird, aufzuhalten. Kannst du sehen? Und das Ergebnis ist das, was die Bibel die Wehen der Endzeit nennt. Und diese Wehen der Endzeit bestehen zuallererst mal aus dem Wehen des Heiligen Geistes und zweitens auf der Reaktion des Teufels darauf. Weil eins musst du auch ganz klar wissen, musst du einfach alle mal in dir verankern. Der Teufel ist ein ewiger Reagierer. Der Teufel ist kein Agierer. Er kann aus sich selber gar nichts tun. Er kann aus sich selber nichts schaffen, nichts kreieren. Er hat keinerlei kreativen Fähigkeiten. Er kann auch aus sich selber heraus nicht einfach irgendeinen Plan entwerfen, sondern alles, was er tun kann, er kann versuchen, das, was Gott tut, zu kopieren, zu verdrehen, dagegen zu gehen, darauf zu reagieren, zu versuchen, zu verhindern, was Gott tut. Aber wir wissen, wir kennen das Buch, er ist darin, in all diesen Versuchen, immer der Versucher. Das heißt, am Ende der Verlierer. Amen. Er wird es versuchen, aber am Ende wird er verlieren. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zum Beispiel diese Corona-Krise eine Reaktion des Teufels ist, verstehst du auf das, was Gott weltweit tut, nämlich eine zunehmende Verkündigung des Evangeliums. Ich meine, klar, wenn ich der Teufel wäre, was ich jetzt nicht bin, aber wenn ich es wäre, muss ich sagen, ist diese Corona-Sache eine ziemlich schlaue Strategie. Ja, der Heilige Geist gießt sich immer stärker aus, Menschen werden gesund, die Kranken wird die Hände aufgelegt, die Toten wachen auf, überall wird das Evangelium verkündet, Schabarabaranda, da wird geredet, Menschen kommen zu Jesus, Massen bekehren sich, große Konferenzen, Stadien füllen sich mit der Herrlichkeit Gottes. Also was mache ich? Abstandsgebot. Das ist mal die Strategie. Leute auseinanderbringen, Angst schüren, alle ins Haus rein, dass nur keiner das Evangelium hört. Ja, einsperren. Verstehst du? Ich meine, es ist nicht dumm. Verstehst du? Es ist nicht dumm. Man muss es ihm lassen. Er ist nicht total dumm. Ja, und um das zu bewirken, schickt er so ein Virus. Aber weißt du, wie immer in der Geschichte Gottes hat er sich verrechnet. Er hat sich schon von Anfang an verrechnet. Er reagiert nur auf das, was der Teufel tut. Aber ich sage dir, Gott ist nicht aufzuhalten. Weil der Heilige Geist hat keine Ausgangsbeschränkung und er hat auch keine Kontaktsperre oder sonst irgendetwas. Ich muss es immer wieder betonen. Sondern er wirkt nur umso mächtiger auf verborgene Weise. Und ich sage dir, am Ende werden sich die Stadien so mit der Herrlichkeit Gottes füllen, wie es der Teufel sich in seinen schlimmsten Albträumen nicht vorgestellt hätte. Halleluja! Es passiert. Weil er ist der ewige Versucher, aber am Ende verliert er. Amen. Aber das ist das, was die Bibel die Wehen der Endzeit nennt. Und ich habe das letzte Mal mit euch, habe ich begonnen, und diese Dinge anzuschauen, anhand von Matthäus 24, dieser sogenannten Endzeitrede von Jesus. Und wir haben dann auch gleich Lukas 21 parallel mit reingenommen, weil das im Prinzip die gleiche Rede ist, nur dass Lukas noch ein paar andere Details aufgeschrieben hat. Und ich wiederhole noch mal ganz kurz und dann machen wir da auch direkt weiter, weil wir sind das letzte Mal nicht zum Ende gekommen, wo Jesus ja gefragt wird, wie wird es sein, wann wird es sein, was ist das Zeichen deiner Ankunft und was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? Also was ist das Zeichen für das Ende der Endzeit? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und das war der erste Punkt. Ihr könnt jetzt den ersten Punkt der Folie, die Zeichen oder die Endzeitrede Jesu, genau, könnt ihr an die Wand werfen. Das war das erste Kennzeichen, die Warnung vor der Verführung, beziehungsweise dass Verführungen kommen. Und wir haben uns das letzte Mal das schon angeschaut. Genau diese Verführung haben wir selber gesehen und erlebt in den letzten Jahren. Ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ja. Ihr aber werdet, und es ist das nächste Kennzeichen, ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Ja? Kriege und Kriegsgerüchte. Auch das ist die letzten Jahrzehnte, weißt du, daran sehen wir, dass wir tatsächlich mehr und mehr Richtung Ende der Endzeit gehen, dass diese Kriege und Kriegsgerüchte im letzten Jahrhundert, kann man eigentlich sagen, im 20. Jahrhundert weltweit massiv zugenommen haben. Ja? Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, die ganzen Kriege seit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und auch heute aktuell so viele Kriege auf der ganzen Welt, Konflikte, Syrien, ich muss ja gar nicht alles aufzählen, ich meine, darüber informieren dich die Nachrichten. Okay. Was ist es? Ein Zeichen dafür, dass wir gegen Ende der Endzeit sind. Ja, er sagt, etwas später sagt er, das ist der Anfang der Wehen. Das heißt, das ist das, was Wehen begleitet. Ja, Kriege und Kriegsgerüchte, Verführungen, was haben wir noch? Es muss geschehen, es ist noch nicht das Ende, sondern es sind die Wehen, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden, das ist das nächste, Hungersnöte und Erdbeben und Lukas 11, Erdbeben fehlen da genau, die müssten auch noch drinstehen, Hungersnöte und Erdbeben. Und in Lukas 21, Vers 11, werden auch noch die Seuchen erwähnt. Ja? Das heißt, das sind Zeichen der Endzeit. Amen. Das sind Zeichen für das Ende, dass sich sozusagen Richtung Geburt immer mehr, weißt du, es geht ja um eine Geburt. Wenn Jesus von Wehen die Rede ist, hat er ja das Bild von Geburt im Kopf. Ja? Weil Vers 7 sagt er ja, das ist, all dies ist der Anfang der Wehen. Mit anderen Worten, es ist noch nicht das Ende. Also du musst keine Sorge haben, am Ende der Corona-Krise kommt noch nicht der Antichrist. Okay? Gott hat noch einiges vorher vor. Halleluja. Das werden wir uns alles detailliert anschauen, nicht nur heute, sondern die nächsten Stunden. Aber es ist definitiv noch nicht das Ende, sondern es ist der Anfang der Wehen. Es sind die verschiedenen Wehen, die über die Erde gehen. Halleluja. Und Wehen, habe ich das letzte Mal schon gesagt, weisen darauf hin, dass eine Geburt fest und sicher und bald bevorsteht. Ja, wenn die Wehen eingesetzt haben, dann ist die Geburt nicht mehr fern. Und was auch ein Kennzeichen von Wehen ist im Natürlichen, wenn es um Schwangerschaft geht, ist das, dass die Wehen gegen Ende heftiger und kürzer im Abstand werden. Und genau das ist, was wir erleben. Und das ist das, was ich auch seit Jahren sage, wenn ich immer wieder mal Hebräer 12, 26 oder auch Haggai 2 zitiere, wo es heißt, noch einmal werde ich den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Erschütterungen müssen kommen, Hebräer 12, damit alles, was erschüttert werden kann, erschüttert wird, damit die unerschütterlichen Dinge bleiben. Das heißt, Erschütterungen kommen, aber gleichzeitig, während diese Erschütterungen kommen, kommt eben auch das andere. Größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Und an diesem Ort werde ich Frieden geben. Das ist der gleiche Text, das ist Haggai 2, Vers 6 bis 9. Die Erschütterungen und die größere Herrlichkeit. Und das zitiert wiederum der Hebräerbrief, Hebräer 12, 26 bis 29. Erschütterungen und größere Herrlichkeit. Das heißt, mit jedem Wehe wird sozusagen die Freude auf die Geburt hin größer und gleichzeitig tut es halt auch mal weh zwischendurch. Amen. Aber das ist normal. Die Freude ist am Ende umso größer. Und worauf fixieren wir uns? Ich habe es in der Predigt schon gesagt, die letzten Wochen habe ich ja mal gepredigt über Hiob. Ja, auf das Ende Hiobs schaut. Mit anderen Worten, in diesem Fall auf das Wirken Gottes schaut. Nicht auf das Wirken des Teufels. Ja. Darauf fixieren wir uns nicht. Wir fixieren uns nicht auf das, was der Teufel tut. Genauso wenig wie die Mutter sich auf die, in dem Sinne, weißt du, auf den Schmerz konzentriert, sondern letztendlich geht es darum, wow, jetzt kommt das Kind zur Geburt. Halleluja, jetzt ist nicht mehr weit. Darauf haben wir 9 Monate gewartet. Jetzt ist es soweit. Okay, da gehen wir jetzt noch durch. Da müssen wir jetzt durch. Aber am Ende haben wir ein Kind in der Hand, das schreit und pupt und was weiß ich was alles. Shakarakabakabaka. Halleluja. Also, gehen wir weiter zu diesem wunderbaren Kennzeichen der Endzeit. Vers 9, lesen wir weiter. Da waren wir das letzte Mal stehen geblieben und da machen wir jetzt weiter. Matthäus 24, Vers 9, da heißt es, nachdem er gesagt hat, all dies ist der Anfang der Wehen, sagt er, dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Also, erstens, nächster Punkt. Halt, Moment, erstmal sind wir noch bei der Bedrängnis für die Christen, nicht so schnell. Halleluja. Der nächste Punkt ist, Bedrängnis für die Christen ist ein Zeichen der Endzeit. Und wenn du da hinschaust, weltweit, die letzten Jahrzehnte, dann stellst du fest, dass auch das zunimmt, weltweit. Wir hatten im 20. Jahrhundert so viele Märtyrer wie den ganzen 19 Jahrhunderten zuvor zusammengenommen, nicht von der absoluten Zahl her. Aber auch der Prozentsatz, jetzt gerade die letzten 20, 30 Jahre, der Prozentsatz an Nationen, in denen Christen stark verfolgt werden, hat massiv zugenommen. Insbesondere in der islamischen Welt, aber auch unter kommunistisch geprägten Staaten, ja, wo es tatsächlich um Leben oder Tod geht dafür, dass du Christ bist. Ja. Das heißt, wir haben tatsächlich diese Zunahme der Verfolgung, die wir beobachten können, wenn du das verfolgst, auch über die letzten Jahre. Ich weiß noch, vor 30 Jahren hieß es, nicht mal so lange her, 20 Jahre, 25 Jahre hieß es immer so ungefähr, jedes Jahr werden 160.000 Menschen für Jesus getötet, also wegen Jesus getötet. Ja. Inzwischen, ich habe jetzt nicht die aktuelle Zahl, aber es hat deutlich zugenommen. Ja. Es ist deutlich mehr. Und die Zahl der Länder, in denen Verfolgung stattfindet, hat auch deutlich zugenommen. Und es gibt auch keine Garantie dafür, dass es in Deutschland nicht auch passiert, beziehungsweise es passiert schon in Deutschland, nur ist es eben in Deutschland nicht das, dass Christen jetzt körperlich umgebracht werden, sondern hier sind es einfach die Methoden des Rufmordes, die angewandt werden. Ja, das ist der Mord und der Totschlag der deutschen Gesellschaft, das Rufmord letztendlich. Und auch das findet statt. Ja, in Deutschland bereits, in teilweise recht massiver Weise. Also wir sollten uns da nicht täuschen, wir sind schon in diesen Zeiten. Und das ist aber für uns wiederum kein Grund, irgendwie depressiv zu sein. Sondern Jesus sagt, wenn ihr diese Dinge geschehen seht, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, am Ende der Endzeitrede sagt er, wenn ihr diese Dinge geschehen seht, dann hebt eure Augen hoch, hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung ist nahe. Mit anderen Worten, er sagt, schaut auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Schaut auf das, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes, denn ihr seid ja gestorben. Das heißt, für euch ist nicht mehr entscheidend, weißt du, für mich ist nicht entscheidend, wie viele Jahre ich auf dieser Erde lebe. Und damit sage ich nicht, verstehst du, ich tue alles, um meinen Körper gesund und fit zu erhalten, so lange wie möglich. Weil solange der Herr mich hier hält, oder solange ich meinen Körper hier so fit hält, dass ich hier bleiben kann, kann Gott was durch mich tun. Aber weißt du, wenn ich morgen vor die Wahl gestellt bin, ob ich die Wahrheit verleugne oder an die Wand gestellt werde, verstehst du, dann habe ich kein Problem, an die Wand gestellt zu werden. Ich werde die Wahrheit deswegen nicht verleugnen. Ich meine, ich sage das jetzt so schön, sagst du, ja, du hast gut reden, du bist ja nicht an die Wand gestellt. Okay, gebe ich zu, ja. Aber verstehst du, es ist nicht das Entscheidende, wie lange ich lebe auf dieser Welt, sondern das Entscheidende ist, dass Gottes Plan durchkommt. Amen. Und dass Frucht für sein Reich gebracht wird. Halleluja. und dass wir die Zeit, die wir jetzt haben, auskaufen und dass wir sie für die Herrlichkeit Gottes auskaufen und dass wir sie genießen in der Herrlichkeit Gottes und dass wir das tun, was Jesus uns aufgetragen hat. Das ist das Entscheidende. Halleluja. Okay, was sagt er noch? Warnung vor falscher Prophetie, falschen Propheten und vor Irreführung. Ist das, was hier auch drin kommt? Viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Ja, das passiert auch schon. Das Durcheinander an Lehren, dass du, ich meine, wenn du jetzt in der Corona-Zeit mal ein bisschen gesurft hast, ich habe das nicht gemacht, aber ich habe es immer teilweise mitgekriegt von dem, was mir Leute geschickt haben, wie manche surfen und was da alles an Lehren gibt, verstehst du? Und vieles ist Durcheinander. Und vieles ist Verwirrung und manches ist Irreführung. Und teilweise habe ich festgestellt, diejenigen, die sich am meisten auf die Fahnen geschrieben haben, vor irgendwelchen Irreführungen zu warnen, sind oft selber die am irregeführtesten. Verstehst du? Weil sie warnen teilweise vor dem Wirken Gottes und tun das im Namen der Warnung vor Irreführung. Also noch irregeführter kann man eigentlich nicht sein, als im Namen der Warnung vor Irreführung vor dem Wirken Gottes zu warnen. Aber es gibt, es ist ein Zeichen der Endzeit, sagt Jesus, ist normal. Muss man damit rechnen, ist normal, verstehst du? Deswegen ist auch normal, wenn sie alles Mögliche über dich sagen oder über diejenigen, die für das Wirken Gottes stehen, ist normal, muss man sich dran gewöhnen. Weißt du, muss man einfach mal so aus diesem deutschen, typischen, alle müssen mich lieb haben, Ding rauskommen. Weißt du, es ist Zeit als Christen. Es müssen uns nicht alle lieb haben. Sondern Jesus hat uns lieb und wir haben ihn lieb. Und das, was wir tun, muss ihm gefallen. Amen. Und wir lieben die Menschen. Halleluja. Wir lieben den Sünder. Wir lieben nicht die Sünde. Amen. Aber wir lieben und wir stehen für die Liebe. Aber weißt du, wir sind nicht davon abhängig, ob uns alle lieben. Halleluja. Piep, piep, piep. Hab mich doch bitte lieb. Nein. Also je mehr die Endzeit kommen, umso mehr werden sie deinen Namen in die Zeitung setzen und sagen, hier der große Verführer, da der große Verführer, schau mal der, was weiß ich, homophob, islamophob oder sonst irgendwas. Was auch immer für ein Label sie dir geben mögen, ist ja egal. Verstehst du, das ist die moderne Form des Rufmordes. Ja, was sagst du? Okay. Halleluja. Sag's einfach zu deinem Nachbarn. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Also, verstehst du? Unsere Aufgabe, und deswegen sei immer vorsichtig, wenn Leute kommen im Namen der Warnung vor Verführung. Ich habe gelernt, vor denen, die warnen, ständig warnen vor Verführung, musst du dich am meisten in Acht nehmen. Weil die Gefahr, dass sie vor Sachen warnen, die gar nicht die Verführung sind, ist ziemlich groß, weil sie nämlich so fixiert sind auf Verführung, dass sie hinter jedem Busch Verführung sehen. Verstehst du? Und wer fixiert ist auf den Teufel, läuft Gefahr, vom Teufel irregeführt zu werden. Wer fixiert ist auf die Herrlichkeit, hat gute Chancen, von Gott geführt zu sein. Und das ist das, was wir wollen. Amen. Wir von euch wollen von Gott geführt sein und nicht vom Teufel irregeführt. Halleluja. Also weißt du, das von oder der, von dem du geführt sein willst, von auf den solltest du da schauen, ist ja logisch, ist ja auch in der Welt, verstehst du? Ist ja so. Ich meine, sagen wir mal Beispiel, jetzt in der Welt, du willst ein großer, erfolgreicher Popstar werden. Beispiel jetzt. Es ist jetzt nicht, dass ich dir das empfehle, das als Ziel zu haben. Nur als Beispiel, rein weltlich betrachtet, du wolltest jetzt ein großer, erfolgreicher Popstar werden. Um das zu werden, welcher Jugendliche, der ein erfolgreicher Popstar werden will, würde sich jetzt sämtliche YouTube-Videos von sämtlichen Versagern, Leuten, die nicht singen können, die es gescheitert sind in ihrer Karriere, sich das ständig reinziehen und darauf schauen, um immer zu gucken, oh, nur, dass ich nicht da reinfall. Glaubst du, die werden am Ende ein erfolgreicher Popstar? Nein, du musst auf das schauen, was du werden willst. Amen. Das ist das Prinzip, das ist das biblische Prinzip, 2. Korinther 4, 17. Das Bild, das wir anschauen, in das werden wir verwandelt. Wenn du ständig die Verführung und den Teufel anschaust, dann darfst du dich nicht wundern, dass du selber zum Verführer und zum Teufel wirst. Im Endeffekt, es ist so. Man muss es so klar sagen. Halleluja. Wie gesagt, du wirst auch nicht ein erfolgreicher Popstar, indem du dir sämtliche Versager reinziehst. Und in dir ein Buch darüber schreibst, warum sie alle versagt haben. Ja, also ich meine, das versteht sogar jemand in der Welt. Nur manche Christen verstehen es nicht. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Halleluja. Also, Warnung vor falschen Propheten, vor Irreführung, das ist ein Kennzeichen. Und dann lesen wir weiter. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, das ist ein weiteres Kennzeichen, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Mit anderen Worten, haben wir noch einen Punkt für die Folie? Ja, okay, nee, den meine ich nicht. Okay, dann ist es da noch mit drin bei der Warnung vor falschen Propheten und Irreführung, ist egal. Aber mit der Gesetzlosigkeit, das ist tatsächlich nochmal ein wichtiger Punkt. In 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 3 ist davon die Rede, da nennt Paulus das den großen Abfall. Und er spricht hier insbesondere von der Kirche selber. Das heißt, er spricht davon, dass in der Endzeit ein Kennzeichen sein wird, dass diejenigen, gerade diejenigen, die Gott eigentlich berufen hat, abfallen von dem klaren und sauberen Weg des Wortes und des Lebens in Jesus Christus. Das heißt, dass sie Dinge, die eigentlich klar sind vom Wort Gottes her, plötzlich für obsolet erklären, plötzlich sagen, hier können wir einen Kompromiss machen und da können wir einen Kompromiss machen und da müssen wir nicht mehr so klar stehen und da müssen wir nicht mehr so klar stehen. Ja? Und das ist ein Kennzeichen des Endes der Endzeit. Und wenn du dir das anschaust, gerade Gesetzlosigkeit, weißt du, Gesetzlosigkeit heißt ja einfach, weißt du, es ist einfach auch ein falsches Evangelium. Also wenn du zum Beispiel einfach sagst, ja, piep, piep, piep, Gott hat uns alle lieb, seine Gnade ist größer als alles andere, sündige einfach weiter, mach einfach, was du willst und am Ende kommen wir sowieso alle in den Himmel. Ja. Und du lachst jetzt vielleicht und sagst, ja, wie kann man sowas glauben? Ja, du wirst staunen, dass teilweise große Kirchen zu 90% von Theologen geprägt sind, die genau das glauben. Und es ist teilweise schockierend, wie sich in den letzten Jahrzehnten diese Irrlehren verbreitet haben. Also ich erinnere mich, als ich Theologie studiert habe, da waren diese Irrlehren auch schon da. Aber sie haben so massiv an Einfluss gewonnen in vielen Institutionen, die sich Kirchen nennen, in den letzten 20, 25 Jahren, dass es schon erstaunlich ist. Ja. Dass tatsächlich einfach wirklich klar, einfach, weißt du, hier geht es ja nicht um irgendwelche Lehren, jetzt sehe ich jetzt den Bibelvers so, das sehe ich jetzt den so, sondern hier geht es wirklich um das Leben in Christus. Hier geht es darum, ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Hier geht es darum, die Sünde zu hassen, den Sünder zu lieben, aber die Sünde zu hassen. Verstehst du? Die Maßstäbe Gottes nicht zu verwässern. Ja, gerade das ganze Thema Sexualität, das ist ein ganz klares Zeichen. Ich meine, heutzutage ist es ja nicht mal mehr ein Thema, ob jetzt, was weiß ich, einer, der in irgendeiner bestimmten Kirche Pfarrer ist, ob der jetzt mit seiner Freundin zusammenlebt, ob der schon dreimal mit verschiedenen Freundinnen zusammen war, ob der vielleicht als Pfarrer mit einem anderen Mann zusammenlebt oder als Pfarrerin mit einer anderen Frau. Das spielt ja schon alles gar keine Rolle mehr, verstehst du? Und das ist ein Zeichen für das, was Jesus anspricht. Ganz klar, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Konsequenz, und das ist das eben das Interessante, weil gerade viele von denen, die Gesetzlosigkeit predigen, tun das im Namen der Liebe. Also sie sagen, wir müssen ja alle lieben und natürlich, Amen, natürlich, wir lieben alle Unzüchtigen, alle Ehebrecher, alle Homosexuellen, alle was auch immer. Wir lieben sie total, wir nehmen sie an und sie sind herzlich willkommen. Amen. Aber die praktizierte Sünde gehört nicht in die Gemeinde. Ganz einfach. Fegt den Sauerteig aus, sagt Paulus. Ja? Es gehört nicht in die Gemeinde. Das ist eine ganz klare Sache. Ja? Halleluja. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Genau. Ja, die Gesetzlosigkeit. Ich wollte noch was sagen. Es kommt wieder. Halleluja. Preist den Herrn. Es ist ein Zeichen der Endzeit. Liebe. Das war das Stichwort. Liebe. Weil sie sagen, Liebe, es muss ja im Namen der Liebe sein. Aber weißt du, die Liebe ohne Wahrheit ist keine Liebe mehr. Und Jesus sagt ganz klar, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die automatische Konsequenz sein, dass die Liebe, die wirkliche Liebe erkalten wird. Und Leute werden im Namen der Liebe Dinge tun und Kompromisse machen und Gesetzlosigkeit predigen und werden, während sie genau das tun, die Liebe verlassen. Weil die wirkliche Liebe kann nur eine Liebe in Wahrheit sein. Die Substanz der Liebe Gottes, die geistliche Substanz der Liebe, wird uns in dem Moment zwischen den Fingern zerrinnen, wo wir von den Geboten Gottes und von den Maßstäben Gottes abweichen. Das ist so, weil die Liebe kann nur fließen in den göttlichen Maßstäben. Weil Gott macht keine Kompromisse. Gott sagt nicht, nur weil dir das jetzt nicht passt, ändere ich jetzt halt einfach meine Maßstäbe. Ich mache es jetzt halt einfach, wenn ihr das jetzt alles gut findet, was ihr die ganzen letzten Jahre eigentlich immer nicht gut gefunden habt und was in meinem Wort auch steht, dass es nicht gut ist, aber ihr findet das jetzt alles gut, ja, dann sage ich halt auch, dann finde ich es jetzt halt auch gut. Piep, piep, piep, ich habe euch alle lieb. Verstehst du? Ja, weißt du, du liebst deine Kinder, egal was sie machen. Das ist klar, du liebst deine Kinder, egal was sie machen, aber du liebst nicht unbedingt das, was sie machen. Oder? Ist bei euch Eltern auch so, oder? Ihr liebt nicht immer alles, was eure Kinder machen. Ist normal. Verstehst du? Und du bist da auch nicht manipulierbar. Also ich meine, wenn du gute Eltern bist, bist du nicht manipulierbar. Nur weil das Kind sagt, ah, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann hättest du damit kein Problem. Ja doch, gerade weil ich dich liebe, habe ich damit ein Problem. Weil ich weiß, dass es dir schadet. Das ist doch der Punkt. Gott will doch nicht, dass wir uns selber schaden. Gott will nicht, dass die Menschen sich selber schaden. Deswegen hat er uns klare Maßstäbe gegeben. Und wenn wir in Liebe diesen Maßstäben folgen, dann helfen wir mit, dass die Liebe sich weiter ausbreiten kann und dass sie stärker werden kann. Weil es wird immer mehr sichtbar werden. Die Gemeinden, die Kompromisse machen, werden keine Orte sein, in denen du wirklich Liebe spürst. Sondern die Gemeinden, die keine Kompromisse machen, die den Sünder lieben, aber die keine Kompromisse mit der Sünde machen, das werden die Gemeinden sein, in denen du Liebe spürst. Amen. Die echte Liebe. Und manche werden natürlich wütend sein und der Teufel wird wütend sein. Was, wie könnt ihr das sagen? Sowas kann man gar nicht sagen. Man kann das gar nicht sagen, dass das Sünde ist. Ja. Ich kann es ja auch nicht ändern, wenn Gott sagt. Verstehst du? Ich habe es ja nicht erfunden. Also wird Gott sich was dabei gedacht haben. Verstehst du? Entweder ich nehme das Wort Gottes ernst oder ich lasse es bleiben. Ich sage, ja, das sind ja nur ein paar Bibelverse. Ja gut, dann zeigen wir im Bibelvers, wo was anderes steht. Ja, weißt du, manche Sachen sind einfach klar vom Wort Gottes her. Da musst du schon ein extremer theologischer Schriftverdreher sein, um das irgendwie hinzubiegen. Oder du musst es einfach ausschneiden aus der Bibel. Du musst einfach sagen, so, das war einfach nur für die Zeit von Paulus. Das hat nur der Apostel Paulus so gesehen. Das war für sein, das war eine ganz andere Zeit. Unsere heutige Zeit ist ganz anders. Ja, mag sein. Der Zeitgeist heute ist ein ganz anderer. Aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Amen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und sein Wort wird die Liebe freisetzen. Und alles, was nicht seinem Wort entspricht, wird nicht die Liebe freisetzen. Und deswegen sagt Jesus, ein Kennzeichen der Endzeit wird sein, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt und deshalb die Liebe der vielen erkaltet. Amen. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Ich meine nicht in der Gemeinde, sondern in der Welt. Und teilweise aber auch in dem, was man eigentlich, wo eigentlich zumindest noch der Begriff Kirche draufsteht. Auch da sehen wir es teilweise. Okay, also, Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt geht's aber weiter. Vers 14 oder erstmal Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Mit anderen Worten, wer keine Kompromisse macht, wer entschieden ist, wer klar ist, wer seinen Stand einnimmt, der wird errettet werden. Amen. Wer nicht abweicht, der wird errettet werden. Wer in der Liebe bleibt, der wird errettet werden. Und dann sagt er, Vers 14, und das ist das letzte Kennzeichen hier in dieser Endzeitrede von Jesus. Und jetzt kommt wieder die andere Seite, nämlich dieses Evangelium wird gepredigt werden. Dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Mit anderen Worten, während du hörst vom großen Abfall, während du hörst von Kriegen und Kriegsgerüchten, während du hörst von Seuchen, während du davon hörst, dass Christen in Bedrängnis überliefert werden, verfolgt werden, während du all diese Dinge hörst, wird das Evangelium des Reiches gepredigt werden und zwar allen Nationen zu einem Zeugnis. Amen. Mit anderen Worten, zunehmende Bedrängnis, zunehmende Finsternis in der Welt und gleichzeitig zunehmende Erweckung, zunehmende Verkündigung des Evangeliums, zunehmende Bekehrungen, zunehmende Ernte. Halleluja. Jetzt hört sich die Zeit schon wieder nicht mehr so schlecht an. Es ist immer nur die Frage, wo du hinschaust. In der Endzeit ist sehr stark die Frage, wo du hinschaust. Amen. Deswegen lass dich nicht von Leuten verführen, die dir alle möglichen Dinge zuschicken, damit du auf das Schlechte schaust, damit du auf das Böse schaust. Also es ist eigentlich ganz einfach. Du kannst eigentlich ganz einfach erkennen, ob Lehren oder Aussagen oder Nachrichten oder was auch immer, was so alles rumgeschickt wird, ob das tatsächlich von Gott ist, ob das eine, ich sag mal, ob das eine biblische Endzeitlehre ist oder keine biblische. Woran kannst du es erkennen? Eine biblische, echte biblische Endzeitlehre wird als Frucht davon, und das kannst du bei dir sofort merken, du hörst es an, du schaust es an, ist die Frucht? Ist die Frucht mehr Freude, mehr Glauben, mehr Dankbarkeit, mehr Vision, mehr Schwung, mehr Leidenschaft, mehr Entschiedenheit, auch mehr Leidensbereitschaft für Jesus vielleicht? Mehr Klarheit? Mehr Herrlichkeit in deinem Leben? Ist das die Frucht der Endzeitlehre? Oder ist es mehr Angst, mehr Furcht, mehr Verunsicherung, mehr Druck, mehr Verdammnis oder gar Lähmung? Hilfe, jetzt lebe ich in der Endzeit. Am besten, ich gehe jetzt unter die Decke und warte, bis Jesus mich holt. Ja, das ist die Frucht einer falschen Endzeitlehre. Das ist nicht die Endzeitlehre von Jesus und es ist auch nicht die Endzeitlehre der Bibel. Sondern ich sage dir was, die Endzeitlehre der Bibel ist eine sehr freudige Sache. Die Beschäftigung mit der Endzeit, wenn du es im richtigen Geist und im richtigen Blickwinkel auf das Wort Gottes tust, ist eine Quelle der Freude. Ist nicht, oh, jetzt beschäftigen wir uns mit Endzeit. Oh, ist der Antichrist schon unter uns? Wer weiß, der größte Verführer sitzt in der Mitte der Gemeinde. Bist du's? Bin ich's? Verstehst du? Ein Klima der Angst. Amen. Ein Schauen auf irgendwelche Nachrichten in der Welt, Entwicklungen. Ja, weißt du, natürlich gibt es negative Entwicklungen in der Welt. Und natürlich, weißt du, ich bin auch nicht dafür, dass die Menschen gezwungen werden, sich impfen zu lassen. Und ich bete auch dagegen, dass es nicht passiert. Amen. Ich glaube auch nicht, dass es passieren wird. Halleluja. Amen. Aber weißt du, es geht doch ein bisschen zu weit, eine Impfung mit dem Zeichen des Tieres in Verbindung zu bringen. Verstehst du? Das ist einfach, weißt du, das Zeichen des Tieres ist ein Geist, das ist nicht eine Impfung. Wir werden uns darüber noch unterhalten in den nächsten Stunden, da kommen wir dann zum spannenden Thema Antichrist. Halleluja. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ja, jemand hat uns gefragt und hat wirklich, ich meine, das ist für manche Christen wirklich eine echte Frage. Ich dachte, wow, ist der Hammer, ne? Ich meine, ich mache mich darüber nicht lustig, das ist ja wirklich dann echt eine Angst. Er hat dann gesagt, ja, und wenn ich dann zwangsgeimpft werde, habe ich dann das Zeichen des Tieres, obwohl ich ja gar nichts dafür kann, weil ich wollte es ja gar nicht, aber ich wurde ja zwangsgeimpft. Habe ich dann das Zeichen des Tieres? Das ist eine reale Angst. Irgendwann eines Morgens kommt jemand, holt dich, alle vier drauf, auf den Boden, zwangsgeimpft und jetzt hast du einen Antichristen. Das ist eine schreckliche Vorstellung. Aber ich kann dich beruhigen, so wird es nicht passieren. Amen. Sondern es wird immer noch deine persönliche Entscheidung brauchen, um das Zeichen des Tieres anzunehmen. Amen. Weil es sich um einen Geist handelt. Und im Geist hast du immer die Freiheit, Ja zu sagen oder Nein. Im Geist hast du immer die Freiheit, drunter zu gehen oder etwas oder nicht. Und ich sage dir noch was. Du wirst den Antichristen dann am besten erkennen, wenn du auf Jesus schaust. Und nicht, wenn du auf den Antichristen schaust. Wenn du heute hier den Antichristen siehst und morgen da ihn siehst, ist die Chance, dass du ihn wirklich erkennst, wenn er wirklich auftritt und wenn sein Geist wirklich wirksam wird, dass du ihn dann nicht erkennst, relativ hoch. Aber wenn du heute auf Jesus schaust und deinen Blick erhebst, so wie er auch gesagt hat, wenn ihr all diese Dinge geschehen seht, dann erhebt eure Häupter. Denn eure Erlösung ist nahe. Das heißt mit anderen Worten, schaut auf mich, schaut auf Jesus. Wenn du das tust, dann wirst du umso sicherer vor der Verführung durch diesen Geist sein. Amen. Wer von euch möchte sicher durch die Endzeit gehen? Halleluja. Preist den Herrn. Also, schau dir, wir werden das nächste Mal, werden wir uns noch ein wunderbares Kennzeichen auch in Bezug auf die Endzeit anschauen, nämlich das Gotteshandeln an Israel. Das ist auch ein sehr spannendes Ding. Tatsächlich hat viel von Endzeitlehre auch immer mit dem Volk Israel zu tun, und zwar mit dem natürlichen Volk Israel, weil da kannst du auch vieles sehen. Und weißt du, wenn du auf zum Beispiel, nur ein kleiner Hinweis, wenn du schaust auf das, was Gott in Israel tut, die letzten Jahrzehnte, ist ja gewaltig, Verstehst du? Er hat dieses Volk, das fast 2000 Jahre lang verstreut war, unter alle Nationen nach der Vertreibung, damals 70 nach Christus, verstreut war unter alle Nationen, hat er auf wundersame Weise zusammengeführt, wieder in seinem angestammten Land, hat dieses Land dort zum Blühen gebracht, das vorher fast nur noch Wüste war, hat sie zu einer der erfolgreichsten High-Tech-Nationen gemacht, lässt sie in alle Richtungen hin expandieren. Es kann jetzt zum Beispiel durchaus sein, dass der erste Impfstoff, den es überhaupt gibt gegen Corona, am Ende aus Israel kommt, weil sie so weit vorne sind. Verstehst du? Gott hat sie mächtig gesegnet. Und weißt du, das ist auch ein Zeichen der Endzeit. Halleluja. Amen. Dass Israel wiederhergestellt wird. Dass Israel in sein Land kommt. Halleluja. Und dass Israel wirklich erhoben wird unter den Nationen. Das ist auch ein Kennzeichen der Endzeit. Und auch das hasst der Teufel. Natürlich. Auch da geht er dagegen. Und deswegen sind die Medien voll, immer wieder von Israel. Jetzt gerade sind sie mehr voll von Corona. Aber wenn es wieder vorbei ist, ist Israel ganz sicher bald wieder ganz weit oben dran. Halleluja. Ein winziges Land, nicht mal so groß wie Hessen. Ein winziges Land, aber die ganze Welt schaut auf dieses Land. Und der Teufel bekämpft dieses Land mit allem, was er zur Verfügung hat, mit Verführung, mit Waffen, mit Wasser, mit Terror und so weiter und so fort. Aber dieses Land blüht immer mehr auf. Das ist auch ein Zeichen der Endzeit. Und immer mehr Juden kommen zu Jesus. Die letzten Jahrzehnte so viele wie in den ganzen Jahrhunderten zusammengenommen davor nicht. Ist der Hammer. Ist der Hammer. Ist ein Zeichen der Endzeit. Ich werde es euch das nächste Mal noch biblisch belegen, einfach zum Thema Israel. Nur da habe ich jetzt heute keine Zeit mehr, euch das zu zeigen. Aber es ist einfach wichtig. Du musst immer, wenn du dich mit Endzeit beschäftigst, musst du immer diese beiden Stränge sehen. Ja, ich habe es letzte Mal vorgelesen. Jesaja 60, 1 bis 2. Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Amen. Und deine Aufgabe ist es, diese Herrlichkeit zu sehen, diese Herrlichkeit aufzunehmen und in diese Herrlichkeit zu wandeln. Und dann wirst du den besten und stärksten Beitrag dazu leisten, dass tatsächlich sich die Dinge bis hin zur Wiederkunft von Jesus beschleunigen werden. Amen. Dann wirst du den entscheidenden Beitrag leisten, dass auch die Ereignisse, und wir werden das nächste Mal da beginnen, das anzuschauen. Du kannst mal gerade noch kurz, dann können Sie schon mal sehen, diese letzte Folie mit den sieben Ereignissen der Endzeit, einfach auf die wir das nächste Mal eingehen, weil das sind jetzt die Ereignisse, die wir bisher noch nicht uns angeschaut haben und die bisher noch nicht eingetroffen sind. Ja? Es sind die letzten Ereignisse sozusagen bis hin zum neuen Himmel und zur neuen Erde. Und diese Ereignisse tatsächlich können wir durch das, was wir tun, beschleunigen oder verlangsamen, sagt uns das Wort Gottes. Das heißt, wir können tatsächlich nach 2. Petrus 3, Vers 18 ist es, glaube ich, sind wir dazu bestimmt, die Ankunft des Herrn zu beschleunigen. Das heißt, wenn wir, weißt du, die Sache ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir jetzt auf die Herrlichkeit Gottes schauen und auf Jesus schauen und auf die Ernte schauen und auf das, was er tut und auf die Ausgießung seines Geistes, ja, dann werden wir tatsächlich sozusagen die Wehen der Endzeit beschleunigen und die glorreiche Schaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde wird schneller kommen, als wenn wir uns jetzt auf den Antichristen fokussieren und auf den Teufel und auf das, was er tut und auf die Verführung und auf was auch immer was. Ja, weil dann werden wir als Bremsklotz der Dinge gelten, ja, weil wir nicht ein Kanal sein können für das Wirken Gottes. Ja. Und was haben wir dann gewonnen? Ja, das Ergebnis ist längere Bedrängnis, längere Schwierigkeiten, ein heftigeres Gehen durch die Endzeit. Also, wie von euch wollen durch die Endzeit gehen, total in der Freude am Herrn, total locker, total entspannt und mit maximaler Frucht. Und dabei die Wiederkunft des Herrn maximal beschleunigen. Halleluja. Dann ist zum Beispiel auch das Thema der ersten Stunde von Christian sehr wichtig für dich, nämlich die Freude am Herrn. Amen. Und dann solltest du tatsächlich das unterscheiden, wo etwas herkommt, wenn du Nachrichten oder auch gerade christliche Nachrichten oder Lehren hörst, was löst es aus? Ja? Wirklich Unterscheidung. Ja? Sagt, ja, wir müssen Dinge unterscheiden. Ja, weißt du, manche, die sind so heiß, was zu unterscheiden, aber das Motiv, aus dem sie unterscheiden, ist letztendlich Angst. Und damit ist die Unterscheidung nach am Ende wieder schief. Also lass das Motiv deiner Unterscheidung nicht Angst sein, sondern lass das Motiv deiner Unterscheidung im Gegenteil Freude sein, Glauben sein, Frieden sein, Frische sein, die hervorkommt, wenn du etwas hörst oder wenn du mit etwas konfrontiert wirst. Ich sagte, wenn ich mich mit Endzeit beschäftige, dann freue ich mich total. Ja, ich freue mich, dass ich in dieser Zeit leben darf. Es ist die beste Zeit, in der man als Christ leben kann. In der Welt ist total heiß, im Reich Gottes auch. Amen. Der Heilige Geist wird mächtig ausgegossen. Er wirkt wie nie zuvor. Zeichen und Wunder passieren. Seine Herrlichkeit ist hier. Halleluja. Die Ernte wird eingebracht auf der ganzen Welt wie nie zuvor. Er ist am Wirken um den ganzen Globus wie nie zuvor. Also damit bin ich voll und ganz beschäftigt. Und was der Teufel in seiner Wut als Reaktion darauf tut, weißt du, das nehme ich nur mit den Augenwinkeln nebenbei wahr. Amen. Und ich meine, so lehrt sich auch die Bibel. Ja? Also ich meine, lies die Briefe des Paulus und du wirst feststellen, allein wenn du es nur prozentual nimmst, wie viel hat Paulus über den Antichristen und die große Trübsal und so weiter gesprochen im Vergleich zu den Segnungen, Labsalen, Verheißungen des Evangeliums. Ich meine, nur wenn du es mal ins Verhältnis setzt. Wirst du feststellen, er hat es erwähnt, er hat auch über diese Ereignisse gesprochen, absolut, hat er. Aber im Vergleich zu dem, was er dafür aufgewendet hat, von der Zeit her, hat er viel mehr Zeit damit verbracht, die Christen zu lehren, wer sie sind in Christus, dass sie alles können durch den, der sie kräftig macht, dass sie gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt, dass alle seine Verheißungen Ja und Amen sind, dass er arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden, dass wir durch seine Wunden geheilt sind und all diese wunderbaren Dinge, die gute Botschaft, damit hat er sich beschäftigt. Amen. Und das andere hat er ihnen dann noch so zur Information nebenbei mitgeteilt. Und genau so sollte unser Fokus sein. Halleluja. Und genau so wollen wir unsere Position wahrnehmen. Und dann sage ich dir, dann wirst du zu einem mächtigen Kanal seines Wirkens in dieser Endzeit, beziehungsweise in diesem Ende der Endzeit. Halleluja. Amen. Vielleicht erleben wir noch die Entrückung. Wäre doch gut, oder? Amen. Halleluja. Schau. Wenn wir jetzt alle entrückt werden, alle mit 1,5 Meter Abstand, treffen wir uns da oben wieder. Ist der Abstand schon wieder vorbei. Je höher wir steigen, umso weniger gilt das Abstandsgebot. Halleluja. Komm, lass uns aufstehen zum Schluss, lass uns beten. Halleluja. Lass uns positionieren. Halleluja. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du alles, was du uns in deinem Wort gelehrt hast, Herr, über die Endzeit und das Ende der Endzeit, dass du es niemals, auch die ganze Offenbarung, niemals dafür gedacht hast, um Christen Angst einzujagen oder sie einzuschüchtern oder gar sie unter Druck zu bringen oder Verdammnis oder sonst irgendetwas auszulösen, sondern dass du all das immer nur zur Ermutigung gesagt hast, zur Stärkung, zur Ausrichtung auf einen klaren Fokus, Herr. Herr, zur Ausrichtung auf das, was droben ist, zur Ausrichtung auf das, was du tust, zur Ausrichtung auf die Herrlichkeit, die ausgegossen wird, Herr, in der Endzeit. Danke, Heiliger Geist, dass mit dir die Endzeit begonnen hat. Nicht mit dem Antichrist, nicht mit irgendeinem Zeichen von irgendeinem Tier, sondern mit dir, Heiliger Geist, hat die Endzeit begonnen. Und mit dir wird sie auch enden. Weil kein Antichrist und kein Tier und sonst irgendetwas wird die Gemeinde entrücken. Halleluja. Und kein Tier wird oder ein falscher Prophet wird den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Sondern es ist dein Geist, Herr. Halleluja. Und wenn wir Kinder deines Reiches sind, dann sind wir damit Angehörige deines Geistes, Herr. Dann sind wir Teilhaber deines Reiches, das dieser Heilige Geist beinhaltet und das dieser Heilige Geist gestaltet und das dieser Heilige Geist hervorbringt, Herr. Wir sind Angehörige dieses Reiches der Herrlichkeit, Herr. Und ich danke dir, Vater, dass du jeden Einzelnen, der jetzt meine Stimme hört, Herr, dass du jeden Einzelnen im Geist gerade jetzt positionierst, fest und sicher positionierst in dieser Endzeit, Herr. Wirklich positionierst zuallererst in dieser Sicherheit, in dieser Zuversicht, dass uns alle Dinge zum Besten dienen, Herr. Und dass für uns das Beste gerade erst noch kommt, Herr. Halleluja. Und dass wir selbst in Bedrängnissen, in äußeren Bedrängnissen, in äußeren Umständen noch die größte Freude haben können, Herr. Weil die Freude am Herrn ist unsere Stärke, Herr. Halleluja! Die Freude an dir ist unsere Stärke. Halleluja! Und solange die Entrückung noch nicht stattgefunden hat, hast du einen gewaltigen, mächtigen Auftrag für uns und den wirst du durchbringen. Und es wird kein Virus hindern und es wird kein Antichrist hindern. Sondern im Gegenteil, was auch immer auftritt an wen in dieser Endzeit, wird am Ende nur das beschleunigen, was du gesagt hast. Nämlich, dass dieses Evangelium des Reiches allen Nationen zu einem Zeugnis gepredigt wird und dann wird das Ende kommen. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass wir Teil sein dürfen, Herr. Deines Planes, deiner Pläne, der Verkündigung deines Evangeliums, der Erweckung, der Ausgießung des Geistes, Herr. Halleluja. Danke, dass wir ein Teil sein dürfen all der wunderbaren, guten Dinge, die du tust. Und deswegen haben wir tatsächlich von morgens bis abends nur Gründe, dankbar zu sein, uns zu freuen und zu jubeln in dir. Halleluja. Preis den Herrn, selbst mitten in Bedrängnis, weil du hast gesagt, ja, selbst wenn sie alles böse, lügnerisch über euch sagen, wenn sie euch verfolgen, wenn sie euch überliefern und so weiter, an diesem Tag hast du gesagt, freut euch und hüpft. Halleluja. Das heißt, wie auch immer, wir haben immer Grund zur Freude. Wie auch immer, wir sind immer gut drauf. Im Geist. Manchmal will unsere Seele vielleicht nicht so, aber sie lernt es mehr und mehr. Sie wird erneuert durch die Erneuerung des Sinnes. Halleluja. Danke, Jesus, dass du uns wirklich jeden einzelnen Glory-Live-Schüler, auch über Livestream, wo du zuschaust, dass du jeden einzelnen wirklich zu einem gewaltigen Bollwerk gegen die Werke der Finsternis machst, Herr. Und das wahre Bollwerk gegen die Werke der Finsternis ist nicht die Warnung vor den Werken der Finsternis, sondern ist die Herrlichkeit Gottes, ist die Freude Gottes, ist der Glaube Gottes, ist ein Sohn Gottes, der steht in dieser Herrlichkeit und der geht und der diese Herrlichkeit ausbreitet, wo immer er hingeht. Ob mit Abstandsgebot oder ohne. Halleluja. Preist den Herrn, der nicht zu stoppen ist, der nicht von äußeren Umständen hin und her gefegt wird, der auch nicht von irgendwelchen Lehren, die hier oder da kommen, hin und her gefegt wird, nicht von jeder Angst, die von dort reingeflogen kommt und der nächsten Angst, die von dort reingeflogen kommt. Sondern danke, Herr, dass wir fest fundamentiert sind, Herr, in deinem Wort, in deinem Geist und damit in deiner Herrlichkeit. Halleluja. Und Herr, je deutlicher wir die Zeichen der Endzeit sehen, auch im Äußeren und im Sichtbaren und auch was die Werke der Finsternis angeht, umso entschiedener sind wir, das Reich Gottes voranzutreiben. Umso heißer sind wir, Herr. Und so setze ich zum Schluss, Heiliger Geist, ich setze dein Feuer frei über jeden Einzelnen von uns, Herr. Dein Feuer, oh, dein Feuer, das Evangelium zu verkünden, dein Feuer, die Werke des Geistes zu tun, dein Feuer, die Kranken zu heilen, dein Feuer, Tote aufzuerwecken, dein Feuer, Zeugen der Herrlichkeit Gottes zu sein, dein Feuer, Träger dieser Freude im Herrn zu sein, dein Feuer, wirklich die Liebe Gottes zu den Menschen zu tragen, die Sünder zu lieben, auch wenn wir die Sünde nicht lieben. Halleluja. Danke, Vater, für dein Feuer, der sich freisetzt. Halleluja. Auch bei jedem Einzelnen über Livestream. Danke, Herr, für dein Feuer. Oh, danke, dass du ein Feuer entzündest in den Söhnen und Töchtern. Oh, ein Feuer, ein Feuer, ein Feuer. Ein Feuer in unseren Ländern, Herr. Ein Feuer in unseren Nationen, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du jedem Einzelnen von uns lehrst, wirklich die Zeit auszukaufen, wirklich jede Minute unseres Lebens, Herr, dafür hinzugeben, Herr, dass dein Evangelium gepredigt wird, Herr, dass dein Reich gebaut wird, Herr, dass Zentren der Herrlichkeit entstehen, Herr, und die Söhne Gottes aufgebaut werden und stark werden, Herr, und als übernatürliche Weltveränderer um die ganze Welt gesandt werden, Herr. Danke, Vater. Danke für dieses Vorrecht, ein Teil davon zu sein. Dafür geben wir uns hin. Dafür setzen wir uns ein. Halleluja. Und wenn du sagst, ja, da bin ich dabei, dann sag mal ganz laut, Amen. Amen. Halleluja. Und ich habe dich gehört auch über Livestream. Preis den Herrn. Danke, Jesus, dass du mit uns bist, Herr. Danke, Jesus, dass du mit den Entschiedenen bist, Herr. Halleluja. Danke, Jesus, dass du mit denen bist, die auf dich schauen und dass dein Geist der Gunst mit denen wirkt, die auf dich ausgerichtet sind, Herr, und dass du sie sicher führst und leitest, Herr. Halleluja. Danke, Jesus, und mächtig gebrauchst. Preis den Herrn. Halleluja. Und jetzt wollen wir noch geben zusammen. Halleluja, weil auch damit setzen wir uns ein für das Reich Gottes. Mit unseren Finanzen setzen wir uns ein für das Reich Gottes. Also tu das, was er dir gezeigt hat. Für die Livestream-Zuschauer gibt's die Folie, die Informationen, wie du geben kannst. Und du weißt es, Überweisung oder PayPal oder Kreditkarte. Und wenn du hier bist, hast du die große Freude, in bar geben zu dürfen. Das ist doch auch mal wieder schön, jetzt nach 7,5 Wochen wieder bar geben zu dürfen. Oder Verpflichtungserklärung. Wir haben immer die Verpflichtungserklärungen, damit keine Eimer groß durchgegeben werden müssen, haben immer die Verpflichtungserklärungen, beziehungsweise damit keine Verpflichtungserklärungen von Hand ausgeteilt werden müssen, haben wir die schon im Vorfeld unter die Stühle gelegt. Das heißt, die sind unter den Stühlen. Du kannst sie nehmen und dann werden die Ordner einfach durchgehen hier und im schönen Abstand einfach einsammeln, was du in den Eimer hinein tust, preist den Herrn. Also tu das, was der Heilige Geist dir zeigt, auch online tu das, was der Heilige Geist dir zeigt. Und während wir das tun, möchte ich euch noch ganz kurz noch ein paar starke Zeugnisse vorlesen, die noch gekommen sind, auch vom letzten Sonntag. Ich habe ja am Dienstag schon ein bisschen was erzählt. Also letzter Sonntag war wirklich Hammer, was da alles an kreativen Wundern passiert ist. Ich habe erzählt von dem jungen Mann, dessen Sprachzentrum zerstört war nach einem schweren Verkehrsunfall und der nur noch retardiert und langsam sprechen konnte. Und am Sonntag während dem Livestream Herrlichkeits- und Wundergottesdienst mit einem Schlag konnte er wieder fließend sprechen. Preis den Herrn. Halleluja. Das ist der Hammer. Ja. Dann sind alle möglichen Auflösungswunder passiert. Zum Beispiel, das hatte ich auch am Dienstag schon erzählt, ein schmerzhafter Abszess in der Nase ist während der Predigt und während dem Gebet verschwunden. Verschiedene andere Knoten, Flecken und so weiter sind verschwunden. Hier habe ich jetzt gerade heute ein Zeugnis noch bekommen, das auch im Nachgang jetzt von diesem Wundergottesdienst war. Hier schreibt eine Frau, vor 3 Wochen hat man bei mir eine 8 cm große Eierstockzyste festgestellt. 8 cm, 8 mal 7 cm festgestellt. Sie hat mir starke Schmerzen verursacht und auch ein Taubheitsgefühl im Bein ausgelöst. Ja, 8 mal 7 cm ist ganz schön gewaltig. Ne? Im Bein ausgelöst. Bei dem Herrlichkeits- und Wundergottesdienst am 3. Mai hat Pastor Georg Karl für Zysten gebetet und dass sie schrumpfen bzw. verschwinden. Heute, also das ist von heute das Zeugnis, heute bei der Kontrolluntersuchung stellte der Arzt fest, dass die Zyste von 8 mal 7 cm auf 2 mal 1 cm geschrumpft ist und dass sie sich jetzt auflöst. Preist den Herrn. Halleluja. Bei Gott ist alles möglich. Ich bin so glücklich. Preist den Herrn. Halleluja. Hier ist auch ein starkes Zeugnis, auch am Sonntag. Das ist gestern oder vorgestern gekommen. Als du am Sonntag beim Wundergottesdienst sagtest, wir sollen unsere Hände auf die Stellen legen, an denen man ein Auflösungswunder brauche, legte ich sofort meine Hand auf mein Muttermal, das mich störte, und befahle, dass es austrocknen sollte und abfallen sollte. Also Muttermal. Am selben Tag bemerkte ich, dass mein Muttermal an der Stelle schwarz wurde und am nächsten Tag abfiel. Halleluja. Das ist ein Wunder. Preis den Herrn. Halleluja. Oder hier, ich hatte ein Wort der Erkenntnis bei der Sammlung am Sonntag gehabt. Da schreibt jemand, gerade eben im Livestream-Gottesdienst hatte ich dafür gebetet, dass ich noch eine vom alten Arbeitgeber ausstehende Provision bekomme. Ich hatte um 20.000 Euro gebeten. Im selben Moment hast du gesprochen, dass jemand zuschaut, der um eine Abfindung von 20.000 Euro betet. Und diejenige soll sich nicht Sorgen machen, sondern Gott würde sich darum kümmern. Jetzt habe ich neue Kraft und Glauben, dass ich diese Summe tatsächlich noch bekommen werde. Danke. Preist den Herrn. Das war ein Wort der Erkenntnis. Weißt du, manche Dinge sind nicht körperlich, sondern sind einfach Ermutigung. Hier zum Beispiel schreibt jemand, du hast am Anfang des Gottesdienstes gesagt, Hoffnungslosigkeit und Tod muss gehen. Dann hattest du ein kurzes Lachen und da bekam ich eine Lachsalbung. Das kann man auch über Livestream bekommen. Halleluja, bekam ich eine Lachsalbung. Und danach musste ich sehr heftig husten und die Hoffnungslosigkeit musste gehen. Ich war in diesen letzten Wochen extrem mit Angst angegriffen. Preis sei Jesus, jetzt bin ich frei. Halleluja, ist doch auch wunderbar. Preist den Herrn. Oder hier ist auch ein starkes Zeugnis, das ist vom Tobias gekommen. Er schreibt, mein Schwager, der nicht gläubig war, erlitt eine schwere Psychose. Diese wurde durch eine Kombination von Burnout, Überbelastung im Job und der Beschäftigung mit Verschwörungstheorien ausgelöst. Das ist interessant. Er schreibt, Tipp, Finger weg, da steckt ein anderer Geist dahinter. Ja, Amen, sage ich auch. Halleluja. Wie sich diese Psychose im Einzelnen zeigte, erspare ich mir und dem Leser. Aber wenn eine Person von 4 Polizeibeamten fixiert werden muss, um eingeliefert zu werden, dann kann man wohl schon von dämonischer Belastung sprechen. Ja, Amen. In der Psychiatrie angekommen, wurde er obendrein noch auf Corona positiv getestet. Ich bat meine Geschwister im Glory House um Fürbittegebet, dass beim Kampf um seine Seele Gott gewinnt. Obwohl durch die Isolation keine Therapie und kein Kontakt möglich war, klar, gibt es nicht mal Therapie, ne, für psychisch Kranke, kein Kontakt möglich war, ging es ihm sofort sehr gut. Er war und ist völlig klar, wurde auf Corona 2-mal negativ getestet und sagt, er habe Gott gefunden. Meine Schwester meint, er wäre ganz der Alte, nur besser. Danke, Jesus, und danke an die Beter. Halleluja. So stark. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Danke, Jesus, für dein wunderbares Wirken. Halleluja. Und jetzt segnen wir noch die Sammlung. Streck einfach deine Hand mit aus. Danke, Jesus, für jeden Einzelnen, der gegeben hat, Herr. Danke, Vater, dass diese Saatkörner sich multiplizieren, Herr. Und dass 30-fach, 60-fach und 100-fach Frucht hervorkommt. In dem Namen Jesu Christi, Herr. Wir preisen dich, Vater, für alles, was du tust in dieser Zeit, Herr. Wir preisen dich für dein mächtiges Wirken, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass jeder einzelne Euro sich multipliziert, auch in deinem Reich, Herr. Und dass du es nimmst wie die 5 Brote und 2 Fische, Herr. Und dass du 1000 damit speist, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Dir sind alle Dinge möglich, Herr. Wir preisen dich dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Und jetzt habe ich noch die große Freude, euch anzukündigen, dass wir am Sonntag um 10 Uhr unseren ersten Live-Herrlichkeitsgottesdienst nach 8 Wochen wieder haben werden. Halleluja. Preist den Herrn, also ladet eure Bekannten, Freunde, Verwandten ein. Ihr seht ja, wir haben insgesamt gute 200 Plätze hier im Haus. Also ich denke mal, Kranke bleiben natürlich zu Hause. Also nicht alle Kranken, sondern die, die Corona-positiv sind oder Erkältungs- und Grippesymptome haben, bleiben zu Hause. Und ansonsten einfach bist du herzlich eingeladen. Bitte? Stimmt, Muttertag ist ja am Sonntag. Ja, genau. Halleluja. Preist den Herrn, also werden wir die Mütter segnen. Auch wenn wir sie diesmal nicht nach vorne rufen können, aber wir werden sie segnen. Preist den Herrn. Achtung, die Saalöffnung ist schon um 9.15 Uhr. Das heißt, ab 9.15 Uhr könnt ihr hier reinkommen. Das Lobpreisteam wird da noch proben. Also bitten wir einfach darum, dass während der Lobpreisprobe ihr euch entweder mit in den Lobpreis hineinbegebt oder halt jedenfalls nicht euch lautstark unterhaltet, sodass ihr nicht zu sehr abgelenkt sind während ihrer Probe. Aber wir machen die Saalöffnung früher. Seid bitte möglichst auch früher da, weil es werden am Eingang Platzkarten verteilt. Ihr seht ja schon, hier sind überall Schilder mit den Platznummern. Immer diese verschiedenen Gruppen haben verschiedene Nummern und es sind Familien, Ehepaare, Haushalte, Angehörige und so weiter, kriegen andere Plätze wie Einzelpersonen und so. Also das muss alles laufen ab 9.15 Uhr und nach 10.30 Uhr können wir auch niemanden mehr reinlassen, weil wir einfach den Ordner nicht zumuten können, dass sie so lange noch draußen stehen und Platzkarten verteilen. Also seid bitte auf jeden Fall vor 10.30 Uhr da, also möglichst vor 10 Uhr natürlich, das wäre uns sehr recht. Halleluja. Auch die Kinder bitte rechtzeitig im Kinderdienst abgeben. Es wird Kinderdienst von 3 bis 12 Jahren angeboten. Dank unserer mobilen Trennwände oben, die wir aufmachen können, haben wir 2 große Räume, 60 Quadratmeter. Also das ist kein Problem. Doppelte Raumfläche, die kleinen und die größeren Kinder finden statt. Die Glory Kids, die ganz großen, über 12 Jahre, die sollen im Gottesdienst mit dabei sein. Für die können wir momentan keinen Kinderdienst anbieten und auch nicht für die unter 3-Jährigen. Okay, im Anschluss gibt es auch wieder Heilungsdienst nach den Maßgaben des Infektionsschutzes hier vorne, aber auch über die Telefonhotline wird es weiterhin angeboten für die, die im Livestream dabei sind, den wir auch weiter anbieten. Und was wir ganz spezifisch noch suchen, und das wäre eine große Bitte, wenn du dir einfach vorstellen kannst, auch jetzt sind gerade spezifisch in dieser Corona-Zeit, einfach dem Ordnerdienst ein bisschen zur Hand zu gehen. Und da geht es ja jetzt nicht darum, um Leute aufzufangen, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, hier Leute zu ordnen, Karten zu verteilen, Platzkarten zu verteilen, Leute einzuweisen und so weiter. Das können Frauen, Männer gleichermaßen sein. Bestimmte andere Dienste finden ja gerade nicht statt, wie zum Beispiel jetzt der Kaffeedienst findet momentan nicht statt und auch verschiedene andere Dinge, wie zum Beispiel auch Hände schütteln am Eingang gibt es momentan natürlich auch nicht. Also wenn sich irgendjemand, auch der bisher vielleicht noch keinen Dienst hat, sich vorstellen kann, da mitzuhelfen, auch im gesamten Ordnungsdienst, weil da brauchen wir einige zusätzliche Helfer. Genau das Gleiche gilt auch für den Putz- und Reinigungsdienst. Eben wegen diesen Hygienestandards brauchen wir auch einige zusätzliche Helfer. Bitte für den Ordnungsdienst an Wolfgang wenden. Hallo, Wolfgang. Und für den Putz- und Reinigungsdienst an Drea wenden. Ja? Also es wäre super, wenn ihr einfach euch in dieser Zeit da ein bisschen mit einbringen würdet. Und dann haben wir am Dienstag wieder Glory House Tag. Da wird sich das jetzt auch wieder langsam verändern. Zum einen können wir Live-Glory-Häuser hier an verschiedenen Orten in unserem Zentrum anbieten, weil das hier ja ein Kirchengebäude ist. Da gibt es sowieso keine Zahlenbegrenzung, nur das Abstandsgebot gilt. Und in den Privathäusern in Baden-Württemberg dürfen sich 5 Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen und Ehepartner natürlich zusätzlich. Das heißt, je nachdem, wie dein Glory-Haus aufgebaut ist, zwischen Ehepaaren, Einzelpersonen und so weiter, können es auch mehr Leute sein, die sich zu Hause treffen. Also Und dann kann man natürlich auch weiterhin Skype zuschalten, das ist auch klar. Man kann also eine Mischung machen aus Live und Skype. Wenn du noch an kein Glory House angeschlossen bist oder Infos dazu möchtest, schau dir einfach die Liste auf der Website an, melde dich im Büro oder sprich einfach die Glory House-Leiter direkt an, wie es bei ihnen läuft jetzt in dieser Zeit. Wir haben auch neue Glory Häuser, zum Beispiel bei Christian und Moni gibt es ein neues Glory House jetzt seit der Corona-Zeit. Preist den Herrn, Halleluja. Das hat Gott auch. Hat Gott auch die Zeit gebraucht, um Neues entstehen zu lassen. Also das ist eine gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und einfach mehr dazu zu kommen, mehr in die Gemeinschaft zu kommen. Wie gesagt, alles natürlich Abstandsregel gilt, ist klar. Aber da kann man trotzdem eine super Zeit zusammen haben. Preis den Herrn. Dann suchen wir noch jemanden für, oder nicht versuchen jemanden, sondern versuchen etwas. Und zwar für ein Ehepaar. Das ist die Nichte von einem befreundeten Pastoren-Ehepaar aus der Schweiz. Die sind Christen auch, christliche Gemeindemitarbeiter, die jetzt nach Esslingen ziehen. Und die müssen bis Ende Mai aus beruflichen Gründen nach Esslingen ziehen und brauchen dringend noch eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Bis 1.000 Euro können sie bezahlen für die Miete. Wenn jemand da was weiß, öffentliche Verkehrsmittel sollten in erreichbarer Nähe sein, weil sie kein Auto haben. Wenn jemand da was weiß, Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo in der Nähe, S-Bahn oder Bus oder so irgendwas im Esslinger Raum, sagt uns einfach Bescheid, das wäre eine tolle Sache. Die brauchen die Wohnung bis zum 1. Juni. Okay, und dann noch eine Ansage. Astrid hat mich darum gebeten, wegen der Pfingstkonferenz, die ja stattfinden wird. Aber bitte geduldet euch noch, bis wir die Informationen rausgeben, wo man sich wie anmelden kann, weil ich weiß, manche sind schon ganz heiß und wollen am liebsten schon jetzt überweisen für die Platzkarten und was weiß ich was alles. Aber geduldet euch noch, bis die Infos soweit alle draußen sind und bis wir alles vorbereitet haben. Wir sind mit Hochdruck daran am Arbeiten. Die Zeit ist knapp, das wissen wir, aber wir konnten nicht vorher planen, weil wir nicht vorher wussten, wie die Sache läuft. Wird. Also bitte keine E-Mails oder Telefonanrufe wegen der Pfingstkonferenz mit Fragen oder wo kann ich mein Geld hinüberweisen oder sonst was. Alle Infos kommen ja, zur gegebenen Zeit in den nächsten Tagen. Also einfach ein bisschen Geduld und ihr werdet nichts verpassen. Preist den Herrn. Halleluja. Okay, alle weiteren Ansagen lassen wir einfach kurz durchlaufen. Erzähle ich jetzt nicht mehr speziell. Natürlich nächsten Donnerstag ist wieder unser nächster Glory Live Schulabend und so weiter. Wir beten weiter unter der Woche für die Kranken. Tägliche Worte der Ermutigung sind da, beziehungsweise jetzt nur noch an den Tagen, wo wir keine Live-Veranstaltung haben. Und alle weiteren Informationen gibt es im Büro oder auf der Website. Preist den Herrn und bald wieder im neuen Aufbruch. Halleluja. Bete, dass er bis Sonntag da ist. Preist den Herrn. Gut, okay. Jetzt zum Schluss, sprich einfach nochmal irgendjemand in deiner Nähe einen Segen zu und zwar folgendermaßen. Sag einfach, du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Der Geist der Herrlichkeit ist auf dir und in dir und er wirkt durch dich, wo immer du hinkommst. Die Herrlichkeit Gottes breitet sich aus. Wo immer du hinkommst, du bist ein Wegbereiter für die Wiederkunft des Herrn. Und während Finsternis die Erde bedeckt, dunkel die Völkerschaften, die Menschen unter Ängsten sind, bist du in der Freude am Herrn stark. Und du bist ein Teil des Reiches Gottes. Und durch dich gießt sich der Heilige Geist aus. Und die ganze Erde wird erfüllt damit, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Und das gilt heute, morgen, die ganze Woche und bis Jesus wiederkommt. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Habt den allerbesten Abend auch hier im Livestream. Ihr seid die allerbesten. Super, waren heute wieder so viele auch mit zugeschaltet. Preist den Herrn zusätzlich zu denen, die live hier sind. Also wir haben die beste Zeit. Und dann bis Sonntag gibt es, wie gesagt, Live und Livestream. Bis dann, jetzt noch einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause. Und wie gesagt, denkt dran, keine Ansammlungen. Amen.